Bekannt gegeben werden sollen die Ergebnisse zwar erst am Sonntag, aber angesichts des Spesenskandals auf der Insel steuern Premierminister Gordon Brown und seine Labour-Partei bei der Europawahl jetzt offenbar auf ein solches Debakel zu, dass schon heute die Zukunft des Premierministers in Frage steht. Ein Sprecher der Downing Street hat Rücktrittsgerüchte am Nachmittag zwar als absoluten Unsinn bezeichnet, aber der unbeliebte Premierminister dürfte schon unter erheblichen Druck kommen, wenn sich in der Nacht und morgen Vormittag herausstellt, dass seine Partei auch bei den gleichzeitig mit der Europawahl durchgeführten Kommunalwahlen katastrophal abschneidet. Gefährlich werden könnten Gordon Brown dann vor allem unzufriedene Labour-Abgeordnete wie etwa Barry Shearman. I do warn the Prime Minister that we like to be treated as colleagues rather than get the orders down from number 10. Ich warne den Premierminister, wir wollen als Kollegen behandelt werden und nicht als Befehlsempfänger der Downing Street. Wenn er uns weiterhin ausschließt, wird sich das rächen. Wenn Gordon Brown nicht erkennt, dass die Unterhausfraktion mit ihrer Behandlung und Wertschätzung unzufrieden ist, dann bekommt er Probleme. If the Prime Minister doesn't realize that there is a disillusionment with the way in which the Parliamentary Party has been treated and valued, he's heading for trouble. Bestätigt ist inzwischen eine Unterschriftenaktion, mit der Labour-Abgeordnete Browns Ablösung betreiben wollen. Ein Brief, in dem es heißt, lieber Gordon, wir schreiben dir, weil wir glauben, dass du in der derzeitigen politischen Situation den Interessen der Labour-Partei am besten durch einen Rücktritt als Parteichef und Premierminister dienen kannst. Wird die Rücktrittsforderung von 72 Fraktionsmitgliedern unterstützt, was durchaus für möglich gilt, dann muss die Labour-Partei über ihren Vorsitzenden und damit über den Regierungschef abstimmen lassen, vorausgesetzt, es findet sich ein Gegenkandidat. Alan Johnson, der Gesundheitsminister, der als Nachfolger gehandelt wird, hat allerdings schon abgewinkt. Es gebe niemanden, der den Job des Premierministers besser machen könne als Gordon Brown. He's doing the job. And there's absolutely no one who could do that job better. Sollten die unzufriedenen Abgeordneten aber einen selbst aussichtslosen Gegenkandidaten aus ihren Reihen finden, so wird kalkuliert, könnte Gordon Brown sich kaum noch im Amt halten, dann würde ihm vermutlich die vorgesehene Kabinettsumbildung auch nicht mehr helfen. Nachdem Innenministerin Smith und Kommunalministerin Bliers ihrem Rauswurf schon mit einem Rücktritt zuvorgekommen sind, muss wohl auch Schatzkanzler Darling noch seinen Hut nehmen. Auch er sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, in den Spesenskandal verstrickt zu sein. Einen Nachfolger, den neuen Finanzminister, will Gordon Brown spätestens am Montag vorstellen, wenn die Ergebnisse der Europawahl vorliegen. Spätestens dann aber wollen auch die Labour-Rebellen dem Premierminister den Brief überreichen, in dem sie seinen Rücktritt fordern.